Auf mich ist regelrecht geschossen worden, aus diesem Fahrzeug raus. Was haben Sie genau gehört? Ich habe eigentlich nur den Knall gehört und das ist ja an so einer Verkehrsstange, ist das ja abgeprallt. Und da hat man das aber auch gesehen. Also man hat wirklich diesen Einschlag quasi in diese Verkehrsstange gesehen, diesen Abdruck. Von einem Geschoss. Genau. Ich habe das ja auch gesehen, darum konnte ich ja hinter dieses parkende Fahrzeug nicht ducken, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Was genau haben Sie da gesehen? Bitte? Was genau haben Sie da gesehen? Na, ich habe das Fahrzeug gesehen, auch mit dem Nummernschild und habe also diese Pistole im Prinzip gesehen, die da aus diesem Fenster rausguckte. Konnte aber den Mann nicht erkennen. Ich könnte zwar sehen, dass es ein Mann ist oder so, aber ich kann da jetzt keine genaue Personenbeschreibung machen. Das klappt nicht. Weil das ging auch viel zu schnell. Und merkwürdig ist, dass drei Elternteile dasselbe Kennzeichen haben. Und zwar in drei verschiedenen Bundesländern. Gesehen haben. Ja. Also der Herr von der Lied ist ja von der Straße abgedrängt worden. Irgendwo in Bayern. So, die Frau Fechtner ist das Fahrzeug nachgefahren, das war in Berlin. Und bei mir war es in der Rheinland-Pfalz. Aber nun erzählen Sie mal von Anfang an, wie Sie Ihre Kinder denn losgeworden sind. Wie bitte? Und erzählen Sie mal von Anfang an, warum Sie die Kinder nicht mehr dort haben. Naja, ich hatte, im Prinzip hatten wir das Jugendamt, das von Meldung der Schule her kam und ich dann gesagt habe, nee, also Leute, so nicht, ja. Ich war hochschwanger mit dem Kleinen und habe im Prinzip eine Haushaltshilfe beantragt, weil ich ja noch vier Kinder hatte. Die verpflegt werden mussten, das war klar, beim fünften Kaiserschnitt wird in 1 bis 2 Wochen Klinikaufenthalt da sein. Ich wollte nicht, dass meine Kinder fremd untergebracht werden. Deswegen habe ich gesagt, ich will eine Haushaltshilfe, die im Haushalt hilft. Das hat das Jugendamt erstmal abgelehnt. Dann habe ich mit meiner Hebamme drüber gesprochen. Meine Hebamme sagte zu mir, wenn das Jugendamt es ablehnt, dann brauche ich das schriftlich, weil dann übernimmt es die Krankenkasse. So. Dann habe ich das schriftlich geholt vom Jugendamt, das habe ich auch bekommen. Dann bin ich damit zur Krankenkasse. Dann hatte ich von der Krankenkasse eine Genehmigung für diese Haushaltshilfe. Diese Haushaltshilfe kam dann auch. Und komischerweise war die aber doch vom Jugendamt, obwohl sie von der Krankenkasse wieder genehmigt worden ist. Und daraufhin ist mir gesagt worden, also jetzt mit 5 Kindern müsste ich eine familienpädagogische SPBH machen. So, dann habe ich das mitgemacht, worauf sie dann gesagt haben, also die Kinder werden auch nicht richtig geschult und das passt alles nicht so. Dennige sollte nicht auf die Realschule gehen, er sollte auf der Hauptschule bleiben. Und also Leute, das ist wirklich ein Eindringen in die Privatsphäre, was absolut nicht geht. Aber es ist ein riesen, also das Ganze ist ja jetzt schon, es zieht sich ja über 6 Jahre hin, wenn man es so nimmt. Die Kinder sind seit 1,5 Jahren in Obhut und das Ganze zieht sich über 6 Jahre hin. Ich habe ganze Berichte darüber geschrieben. Ja. Ja, und das Problem ist aber eigentlich, dass die vom Jugendamt überhaupt keine Hilfestellung geben, wenn die Kinder in Obhut sind. Nach Paragraf, ich weiß nicht, auf jeden Fall im SGB 8 steht, dass das Jugendamt den Eltern und den Kindern helfen muss, wieder eine Rückführung anzustreben und es auch beratend tätig sein muss. Also das Jugendamt muss im Prinzip, es ist verpflichtet, den Eltern zu sagen, was sie genau tun müssen, damit eine Aufführung bzw. eine Rückführung möglich ist. So. Ich habe mehrfach beim Jugendamt angerufen, auch andere Eltern, viele Eltern haben das getan. Und ich habe dann irgendwann bei der Leitung angerufen beim Jugendamt und habe gesagt, jetzt erklären Sie mir doch mal bitte die Rechtslage, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Und daraufhin hat die Frau einfach aufgelegt. Also mitten im Gespräch aufgelegt? Ja, auf den Satz. Ich habe nur gesagt, bitte erklären Sie mir mal die Rechtslage, damit ich weiß, was ich tun muss, damit ich meine Kinder wiederbekomme. Und daraufhin hat die aufgelegt. So, ein paar Wochen später gab es in der Einrichtung ein Hilfeplangespräch. Das macht das Jugendamt immer alle halbe Jahre, finden die statt. Bei diesem Hilfeplangespräch werden die Heimleitung, die Erzieher, das Kind, um das es geht, die Eltern, der Amtsvormund und aber auch die Lehrer oder die Kindergärtner von den Kindern mit an einen Tisch sitzen, das ist immer in der Einrichtung. Und dann wird ein gemeinsames Gespräch gemacht für das nächste halbe Jahr, was die Ziele sind, was das Kind machen soll, was das Kind lassen soll. Ja, und daraufhin hat mein Sohn, der jetzt 15 ist, das war also vor einem guten Jahr, gesagt, ja, direkt zu der Frau vom Jugendamt gesagt, Frau Wagner, bitte, jetzt sagen Sie mir doch mal, was ich, die Mama und der Papa tun sollen, damit wir wieder nach Hause dürfen. Das hat der 14-Jährige direkt an die Sachbearbeiterin vom Jugendamt gefragt, am Tisch. Und daraufhin lachte die los und sagte, ich bin vom Jugendamt, wenn ich hier vom Leder ziehe, ist eine Rückführung unmöglich. Nochmal langsam, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich bin vom Jugendamt, wenn ich hier vom Leder ziehe, ist eine Rückführung unmöglich. Was meinst du damit vom Leder ziehen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und witzigerweise habe ich ihr dann noch gesagt, in SGB 8 steht aber, dass sie uns erklären müssen, was sie von uns verlangen und dass sie uns sagen müssen, was wir tun müssen. Und daraufhin hat sie keine Antwort mehr gegeben, hat gesagt, also sie beendet jetzt hier dieses Hilfeplangespräch. Mhm. Und seitdem darf ich als Elternteil auch nicht mehr am Hilfeplan teilnehmen. Mhm. So, und das geht eigentlich nicht, weil das Elternteil und die Kinder sind ja eigentlich die Hilfesuchenden. Machen Sie mal einen Hilfeplan, in dem der Hilfesuchende nicht mehr dabei ist. War es so, dass bei Ihnen die Polizei kam, ohne Beschluss und Ihnen die Kinder weggenommen hat? Ja. Jetzt erzählen Sie mal, wie das passiert ist. Also ich hatte ja dieses Gutachten, dieses Zwangsgutachten. Moment mal, ich hatte dieses Zwangsgutachten. Das kam 3 oder 4 Tage vorher. So, dieses Gutachten ist erstunken und erlogen, weil so wie die Gutachterin das reingeschrieben hat, so war das gar nicht. Also so ist das auch nicht passiert und das, so haben wir auch nicht geantwortet. Noch dazu hat sie meine Tochter zum Beispiel und meinen kleinen Sohn, die bei der Begutachtung gar nicht dabei war, die hat sie gleich mitbegutachtet. Also sie hat ein Gutachten über 2 Kinder geschrieben, die gar nicht da waren, die sie gar nicht kennt. Ja, und daraufhin habe ich die ganze Sache überhaupt nicht mehr ernst genommen, weil ich gesagt habe, es gibt ja nicht, wenn ich das vor Gericht sage, dass die Kinder da gar nicht da waren bei der Begutachtung, dann ist es ja schon sehr unglaubwürdig, weil ich kann niemanden begutachten, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Mhm. So. Daraufhin hat sie dann gesagt, okay, das dürfte ich ja bei Gericht nicht erwähnen. Das heißt, das werde ich mir verbieten lassen, dass ich jetzt bei Gericht sage, dass diese Kinder nicht da waren. Das heißt, man wollte sie nötigen, dass sie darüber schweigen, dass Kinder begutachtet worden sind, die nicht anwesend waren. Ja. Und wer wollte, dass sie darüber schweigen? Die Gutachterin. Also hat sie wahrscheinlich pro Person eine Gebühr bekommen? Genau, also Gutachten, Kinder- und Jugendgutachten werden pro Seite bezahlt. Und man ist immer sehr interessiert daran, dass man alle Familienmitglieder begutachtet. Ja? Also in meinem Fall war es ja sogar Oma und Opa. Also nicht nur ich und die Kinder, sondern auch Oma und Opa. Meine Mutter hat zum Beispiel nur in einem Satz gesagt, es ist eine recht große Familie, wir haben ja auch noch Tanten und so. Dann hat sie irgendwelche Namen von Tanten aufgeschrieben, die sie auch nie gesehen hat. Hier nicht gar nicht da wohnen, weil meine Familie zwar in Deutschland wohnt, meine Mutter und ich haben im selben Haus gewohnt und meine Eltern, meine Kinder und mein Mann, aber mein Vater ist Österreicher, der Rest der Familie wohnt zum Beispiel in Österreich, also der Großfamilie, sage ich jetzt mal, ja, und meine Mutter, die kommt aus dem Karlsruhe, das ist ein ganz anderes Bundesland. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich gesagt, also nee, das ist mir alles viel zu doof. Und dann hat mein Mann und ich gesagt, okay, wir überlegen jetzt echt mal, ob wir nicht ins Ausland ziehen. Also uns ist das ganze Land hier einfach zu doof, weil wir werden hier verfolgt, sage ich jetzt mal, vom Jugendamt. Wir sind ja vorher schon, wir haben ja gesagt, wir wollen auch mal Familienleben haben. Ja, das Jugendamt hat vorher, weil wir ja die SPDH hatten, wir hatten ja die sozialpädagogische Familienhilfe, hat das Jugendamt gesagt, passen Sie auf, alle Kinder, alle von fünf Kinder, ich habe fünf Kinder, vier Kinder waren schulpflichtig. Dann haben die Sommerferien, aber das fünfte Kind war noch ein Kindergartenkind. Und dann haben die gesagt, also das geht nicht, dass dieses Kindergartenkind zur Schulferienzeit aus dem Kindergarten draußen bleibt. Der muss kommen, der darf nur die zwei Wochen zu Hause bleiben, wo der Kindergarten zu hat. Sag ich, das geht aber nicht, weil ich mit meiner Familie gerne in Urlaub fahren wollte. Die Kinder, wir hatten einen Phantasialand-Urlaub gebucht. Wir wollten nach Phantasialand fahren mit Zelten und allem drum und dran. Und nee, das geht nicht. Also der Tyron muss im Kindergarten. Ich sage, ich kann den Tyron nicht hier lassen, weil ich fahre mit meiner gesamten Familie und ich kann ja kein Kindergartenkind alleine zu Hause lassen. Und ich lasse mir auch nicht vorschreiben, dass wenn alle Kinder Schulferien haben, dass das Kind dann im Kindergarten soll. Und dann habe ich gesagt, und wenn Sie meinen, dass Sie mir jetzt hier vorschreiben, wann und wo ich in Urlaub fahren darf, dann machen wir das mal hier ganz anders, dann tue ich die SPBH absagen. Ich bin ja nicht verpflichtet, da mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich mache das zum Wohl meiner Kinder. Ja, und weiter? Und dann haben die gesagt, nee, nee, das ist Pflicht. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Ihnen sofort die Kinder genommen. Da habe ich gesagt, alles klar, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann hatte ich mit meinem Mann besprochen, dass wir im Prinzip auswandern. Ich habe gesagt, nee, also dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich lasse mich hier nicht mehrfach nötigen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wann ich mit meinen Kindern Urlaub machen darf. Schule ist was anderes, da muss ich natürlich Schulferien nehmen, weil Schulpflicht ist. Aber im Kindergarten sehe ich es nicht ein. So. Und daraufhin hat mein Mann dann gesagt, okay, wir hatten einen Freund von der Familie, der in Spanien ein Ferienhaus hatte und wir wollten eigentlich nach Spanien auswandern. Was auch total falsch war, wissen wir heute, aber wussten wir damals noch nicht, weil auch Spanien macht die so einen Obhutnamen auf diese Art. So, und dann hatten wir den abends, hatten wir diesen Freund eingeladen und er kam auch und hat uns Schlüssel gebracht. Ich hatte genug Geld im Portemonnaie, dass wir am Morgen früh hätten losfahren können nach Spanien. Und wir hatten in dem Haus, wir hatten ja einen Bauernhof, hatten wir so einen kleinen Partykeller. Dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns unten nochmal ein bisschen in den Partykeller. Die Kinder haben bereits geschlafen oben in der Wohnung. Wir setzen uns unten in den Partykeller, hören ein bisschen Musik und machen einen gemütlichen Abend so. Das haben wir auch noch gemacht. Und angeblich soll irgendjemand von den Nachbarn soll die Polizei gerufen haben, dass es zu laut gewesen wäre. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil erstens, es ist ein alter Gewölbekeller, man hört da kaum was raus. Und zweitens, ich habe dann auch danach gefragt, die Nachbarn, wer das gewesen sein soll. Und die haben gesagt, sie haben überhaupt nichts gehört. So, jedenfalls kam in den privaten Partykeller kam die Polizei und hat gesagt, also es wäre nächtliche Ruhestörung und das geht so nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, wo ist denn die nächtliche Ruhestörung? Wir sind vier erwachsene Personen, wir sitzen in einem privaten Kellerraum, der uns gehört. Wir hören hier ein bisschen Musik, aber wirklich viel mehr Lautstärke, sage ich mal, und unterhalten uns hier. Und daraufhin sagte der Polizist, ja, Frau Bergfeld, wenn Sie jetzt hier frech werden, nehme ich Sie mit, weil Sie sind betrunken. Ich sage, ich kann gar nicht betrunken sein, weil ich habe erst zwei Cola-Bier getrunken. Und daraufhin bin ich aber von der Polizei mitgenommen worden, bin in die Zelle reingeschlagen worden. Ich habe am nächsten Tag ausgesehen, ich habe also blaue Flecken und alles Mögliche gehabt. Und bin erst nachmittags entlassen worden. Und bei dieser Inobhutnahme, die dann, ja, an diesem, ist heute klar, ich bin festgenommen worden, nicht weil ich zwei Cola-Bier getrunken habe, sondern weil die Kinder in Obhut nehmen wollten. So. Und die wussten genau, wenn ich da bin, während die keinen richterlichen Beschluss hätten, wäre hier kein Kind vom Hof gegangen, weil ich hätte einen Anwalt, ich hätte alles Mögliche angerufen. Die hätten beikommen müssen. Und die hatten aber mein Mann und meine Kinder waren zu Hause. Und mein Mann hatten, es war ein Polizeieinsatz. Mein Mann kann Ihnen das später auch nochmal schnell erzählen. Es war ein Polizeieinsatz, Jugendamt, die Polizei ist reingefallen. Und hat mein Mann quasi an die Heizungsrohre festgemacht und hat die Kinder einfach mitgenommen. Der Kleine hat noch nicht mal eine Brille mitnehmen dürfen, der ist Brillenträger. Und ja. Also wegen einer Ruhestörung ist in der Nacht das Jugendamt gekommen? Nein, nicht das Jugendamt, sondern die Polizei, die ganz normale Streifenpolizei. Ja, aber die Polizei allein? Ja. Jugendamt war nicht dabei? Nein. Ach so. Nachts nicht. Es waren auch nur zwei Polizisten. Die Polizisten haben dann die Kinder mitgenommen? Nein, nicht die Kinder. Die haben nur mich mitgenommen, weil ich ausnüchtern müsste angeblich wegen zwei Cola-Bier. Ach so. Damit ich dann am nächsten Morgen kam, die ganz früh am Morgen, sind die gekommen und haben die zu einer Obhutnahme gemacht. Mhm. Und wenn ich zu Hause gewesen wäre, ich hätte ja sofort einen Rechtsanwalt angerufen und gesagt, hier, die haben keinen Beschluss und macht, ne? Wer war denn zu Hause gewesen, als das Jugendamt kam? Mein Mann und die Kinder. Und nämlich 5 Minuten nach der Inobhutnahme haben sie mich dann rausgelassen, dass ich nach Hause laufen konnte. Die haben mich ja mitgenommen ohne Schuhe, nur mit Hausschuhen. Haben mich dann wieder gehen lassen. Und ich bin dann heimgekommen und dann waren die Kinder weg. Und mein Mann erzählte mir das. Und dann habe ich erstmal. Die wollten mir ja gar nicht sagen, wo sie meine Kinder hingebracht haben, in welcher Einrichtung oder so. Sondern das habe ich selbst erforschen müssen, indem ich alle Jugendheime angerufen habe, habe danach gehört, da kriegt man auch keine Auskunft. Und ich habe dann über einen Freund von mir, der das PC mit PC sich gut auskennt, der hat das rausgehackt für mich, wo meine Kinder sind, wo 5 Kinder. Weil 5 Kinder fallen auf, wenn die an einem Tag in Obhut genommen werden und in eine Einrichtung kommen. Und der hat das rausgefiltert. Sodass ich beim Amtsgerichtstermin, der dann fast 6 Wochen später war, wusste, wo meine Kinder sind. Sonst hätte ich das, wenn ich das privat selber nicht rausgefunden hätte, hätte ich nie erfahren, wo meine Kinder sind. Und dann hätte man meinen Kindern nämlich auch erzählt, die Mama ist tot. Wie kam es denn dann zu diesem Zwischenfall mit diesem seltsamen Auto und dem Schuss? Das war ja erst viel später, das war ja nach 1,5 Jahren Kampf. Ich habe mich ja dann hingesetzt und habe in der ersten Zeit, ich habe Petitionen geschrieben, ich habe sämtliche Richter angegriffen. Und dann bin ich durch alle 4 Instanzen nach Deutschland durchgegangen und bin dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekommen. Und kurz davor, im Juli war das so, wo auf mich geschossen worden ist. Und im August hätte ich ja diese Verhandlung im Europäischen Menschenrecht gehabt. Dann habe ich dann gesagt, nee, also jetzt ziehe ich nach Malta um. Und das geht so nicht. Und auf das Urteil von der EuGH warte ich ja noch auf dem Europäischen Gerichtshof. Da stehe ich im Moment. Hat sich denn irgendetwas kurz davor ereignet, bevor dieser Schuss gefallen war? Wie bitte? Ob sich da kurz zuvor etwas ereignet hat, wonach dann dieses Fahrzeug mit dem Schuss gewesen ist? Na, ich bin beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angenommen worden. Wie viel Zeit? Weil eine Woche vorher hatte ich die Zusage bekommen, dass ich angenommen worden bin beim Europäischen Gerichtshof. Und was war nach dieser Woche? Wie bitte? Was war nach dieser Woche? Ne, dann war dieser Schuss. Das heißt, eine Woche nachdem der Gerichtshof diese Klage angenommen hatte, wurde auf Sie geschossen. Und eine Woche später war ich dann auch in Malta, weil da wollte ich dann nicht mehr leben. Also wenn man auf mich schießt, das war mir dann zu riskant. Waren Sie im Fahrzeug oder am Straßenrand? Bitte? Waren Sie im Fahrzeug oder am Straßenrand? Ich war am Straßenrand, ich war Fußgänger. Ach so. Ich wollte ja nur ganz normal zum Lidl einkaufen gehen. Ja. Ich bin einfach nur von meiner Wohnung den Berg runtergelaufen zum Lidl, weil ich einkaufen wollte. Mehr wollte ich nicht. Dann haben Sie einen Schuss gehört? Genau, dann hatte ich diesen Schuss gehört, habe mich dann nicht mehr, habe mich in dem fahrenden Auto versteckt, also in dem parkenden Auto verstecken können. Das Auto ist weitergefahren. Ich habe dann noch gesehen, dass die Kugel an diesem Verkehrsschild, sage ich jetzt mal, abgeprallt ist. Und habe mich dann aber auch nicht mehr zum Lidl getraut, sondern ich bin dann direkt wieder nach Hause. Ich habe mich also nicht mehr einkaufen getraut und habe es meinem Mann erzählt und habe gesagt, jetzt reicht, ich möchte hier weg, ich möchte hier nicht mehr leben, ich habe Angst. Aber das Kennzeichen, da haben Sie sich notiert? Genau, das hatte ich notiert und das hatte ich auch zu Hause aufgeschrieben. Und dann hatte ich das einer anderen betroffen über Skype erzählt, was mir passiert ist. Und die sagte, du, das Kennzeichen kennt sie. Und dann sage ich, ja, wie, das kennst du? Und dann sagt sie, sie kennt eine Betroffene, die von dem Fahrzeug von der Straße abgedrängt worden ist. Und so habe ich das rausbekommen. Ein Fall? Nee, zwei Fälle. Also sind die Frau, also ich bin ja die Frau Bergfeld, die eben auf die geschossen worden ist. Die Frau Fechtner aus Berlin hat man von, hat man mit diesem Auto lange Zeit verfolgt, so wie ich das weiß. Und der Herr Ralf von der Lied ist von der Straße abgedrängt worden. Mhm. Mit seinem Wagen. Sie haben noch mehr festgestellt über das Auto. Wie bitte? Sie hatten doch noch mehr festgestellt, was das Auto betrifft. Kennzeichen. Eigentümer. Die Frau Fechtner hat es genau festgestellt. Ach so, was hat sie festgestellt? Naja, das ist alles dieselben, also Sie meinen jetzt, die mir das erzählt hat, das sind andere. Nein, Sie sagten doch, es sei ein gestohlenes Auto. Das hat die Ildiko festgestellt, weil die der Sache nachgegangen ist, ihr Vater ist irgendwie auch bei der Kripo oder im Sicherheitsdienst beschäftigt, genau weiß ich es gar nicht, und die hat es festgestellt. Die Ildiko Roth. Auch eine betroffene Mama. Und die hat es festgestellt. Und die hat es ja auch dann auf der Demo erwähnt. Ja. Haben Sie auch mal die Frau Carola Storm-Knirsch getroffen? Nee, die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Aber der Name sagt mir jetzt auch gar nichts. Mhm. Warum, wer ist das? Die ist auch so ein bisschen in dem Bereich tätig. Die nennt sich Diplompsychologin. Mhm. Nee. Der Name sagt mir jetzt gar nichts. Sie warten jetzt noch auf eine Entscheidung vom Gerichtshof? Genau. Hat das ein Rechtsanwalt da eingereicht? Bitte? Hat das ein Rechtsanwalt eingereicht? Ja. Der aus Malta? Ja. Also in Deutschland habe ich ja noch selber eingereicht, aber jetzt werde ich natürlich von dem Herrn Jochensen vertreten. Weil in Deutschland kriegt man ja nicht mal mehr einen Rechtsanwalt, wenn man seine Kinder kämpfen will. Die sagen ja alle erfolglos und... Mhm. Hat Ihr Rechtsanwalt aus Malta schon Fälle gewonnen? Jugendamtfälle? Ja. Ja, aber der hatte halt noch nicht diese Fälle, weil das ist ihm komplett neu gewesen, dass das Jugendamt arbeitet, sondern er ist eigentlich nur für Scheidungsfälle zuständig und grenzüberschreitende Scheidungsfälle, sagt man jetzt mal. Wenn die Mutter in Deutschland liegt, der Vater nach Malta zieht, der Umgang und so, solche Sachen regelt er eigentlich. Mhm. Also das ist ihm ganz neu. Aber der hat natürlich eine sehr hohe Gewinn. Sie hatten aber auch in der Vergangenheit irgendwo einmal eine Konkurrenz gehabt und vielleicht schon einen Gegner. Was hatten Sie denn beruflich gemacht? Da war doch irgendetwas. Der Herr Jochensen? Sie selbst. Ich hatte selber vorher eine private Arbeitsagentur. Ja. Ja. Und da haben Sie auch anderen die Kunden weggenommen? Nein, das Arbeitsamt, das Arbeitsamt selber, das offizielle Arbeitsamt hat sich bei mir beschwert, dass ich zu viele Vermittlungen mache. Mhm. Und daraufhin habe ich ja gesagt, das ist ja wohl lächerlich. Dafür bin ich ja da. So, das Arbeitsamt selber, also das ist nämlich das Problem. Man kriegt als privater Arbeitsvermittler, es gibt Arbeitslose, die bekommen einen Gutschein für eine private Arbeitsvermittlung. So, und diesen Gutschein gibt er dann bei mir ab, der Arbeitslose, und ich reiche ihn nach erfolgreicher Vermittlung, reiche ich den beim Arbeitsamt ein und werde von denen auch bezahlt. Weil für den Arbeitslosen kostet es ja gar nichts. Der muss sich nur darum kümmern, dass er vom Arbeitsamt im Prinzip seinen Gutschein kriegt. Ja. So. Und da hat das Arbeitsamt gesagt, ich würde zu viele Vermittlungen machen. Zu viele? Naja, hallo, dafür bin ich da. Ja, heißt das zu viel erfolgreiche? Ja. Und das mit den Gutscheinen ist sowieso, also man kann da auch nicht bescheißen oder so, weil man bekommt im Prinzip, wenn ein Arbeitsvertrag gemacht worden ist mit einem Arbeitslosen, dann bekommt man einmalig, also kriegt man erst 500 Euro und dann nach 3 Monaten bekommt man 2000 und nach 6 Monaten, wenn die Probezeit ganz rum ist, bekommt man nochmal 2000 Euro. Heißt das, wenn Sie diese Vermittlung nicht gemacht hätten, dann hätten dieselben Arbeitssuchenden sich an das Arbeitsamt wenden können und das wäre billiger gewesen? Ja, natürlich, aber dann wären Sie auch lange arbeitslos gewesen, weil das Arbeitsamt selber macht ja nichts mehr. Das Arbeitsamt selber gibt ja im Prinzip nur noch Adressen raus, wo sich derjenige bewerben kann. Aber als Privatarbeitsvermittler begleite ich den Mann zum Bewerbungsgespräch, wenn er das möchte. Ich helfe bei Bewerbungsschreiben. Wir sitzen zusammen und setzen das auf. Diese ganzen Geschichten machen wir eben gemeinsam, damit es besser funktioniert. Und auch die Arbeitgeber wissen dann, dass man sich um den Mann kümmert, auch in der Probezeit. Also auch wenn der Arbeitgeber ein Problem mit dem Mann dann hat, dass er zum Beispiel trotzdem unpünktlich kommt oder so, dann ruft der Arbeitgeber mich an und ich vermittle wieder und sage, hier komm, das müssen wir aber noch in den Griff kriegen. Also das Arbeitsamt war gegen Sie? Ja. Gab es da noch andere Sitzungen? Ich kann ja auch nichts dafür, wenn die ihre Arbeit nicht gescheit machen, weil eigentlich müssten sie das ja tun. Gab es da noch andere Situationen, wo Sie sich mal beschwert hatten, in der Schule vielleicht? Ja, ich habe mich in der Schule mal beschwert über diese Gewalt am Schulhof. Das habe ich auch beim Schulamt gemeldet. Mein Sohn ist von der Lehrerin mal ganz knallhart auf den Hinterkopf gehauen worden und mit der Nase auf den Tisch geknallt, sodass er Nasenbluten hatte. Und ich sage, das geht nicht. Und ich einfach sage, das geht nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage einfach, es ist eine Generation und eine Aneckungsgeschichte, wo ich sage, ich weiß nicht, also auch meine Tochter wurde auf dem Schulhof von anderen Kindern allerdings mit einem Messer bedroht, wo ich dann gesagt habe, hier muss die Schule einschreiten, hier muss nicht nur die Schule einschreiten, sondern auch der Elternbeirat muss einschreiten und auch die Schulamt muss mal informiert werden, was hier los ist. War die Schule denn auch schon gegen Sie? Ja. Und was ich jetzt noch rausbekommen habe, beziehungsweise mein Mann rausgegoogelt hat, die Sachbearbeiterin vom Jugendamt, der Amtsvormund und die Richterin, die diesen Beschluss gemacht haben, dass man meine Kinder wegnimmt, die sind alle im Osten groß geworden und sind alle auf dieselbe Schule gegangen. Also die kennen sich auch privat und das allein ist auch schon rechtsbrüchig. Also aus der ehemaligen DDR? Ja. Dann haben Sie also von dort diese Geschäftsmethodik wohl mitgenommen? Ja. Ja, das habe ich aber öfters gehört, dass Täter ursprünglich aus der ehemaligen DDR sind. Täter? Täter. Täter. Ach, Täter, ja. Ja, klar. Ja. Das heißt, die sind, nochmal, die Frau vom Jugendamt? Die Frau vom Jugendamt, der Amtsvormund, weil wenn man einem die Kinder wegnimmt, kommt ja sofort ein Amtsvormund, der dann alles für die Kinder bestimmen darf. Ja. Und die Richterin vom Amtsgericht. Aha, also eine Freundschaftsbande. Ja, und jetzt kommt noch der große Hammer. Wie sich das zusammensetzt, weiß ich noch nicht, aber die Frau vom Jugendamt, die heißt Frau Wagner. Und meine Amtsvormund für meine Kinder, die heißt zwar Frau Papst, ist aber eine geborene Wagner. Also vielleicht sogar schon verwandt. Ja, nur in welchem Grad, das habe ich noch nicht herausgefunden. Und woher wissen Sie, dass die alle auf derselben Schule gewesen sind? Das hat mein Mann rausgegoogelt. Das kann man im Internet, wenn man lange sitzt und sucht, kann man das finden. Und es ist sicher, dass Sie da nicht andere verwechselt haben? Nein. Ich habe ja auch die private Adresse von den Leuten. Ich schicke denen ja jedes Jahr zu Weihnachten eine freundliche Weihnachtskarte mit dem Spruch Gott vergelt ihnen. Wissen die, dass sie das über sie wissen? Ja, das wissen die. Eigentlich müsste ich da mal als Journalist anrufen und mal fragen, wie es kommt, dass solche Freundschaftskreise gemeinsam hier Ja. solche Dinge da Ja, bewerkstelligen. kann ich Ihnen sagen, wird man Ihnen auch auflegen. Macht ja nichts. Kann Ja. ich ja ein drittes Mal anrufen. Ne, aber wenn man schon das so betrachten kann, die kommen von da hinten an, aus der ehemaligen DDR mit einem kleinen Bus und setzen hier sonderbare Geschäftspraktiken um und es wird auf sie geschossen, dass das Projektil fast in der Laterne stecken bleibt. Nein, im Straßenschild, also Ja. in dem Stil von dem hohen Straßenschild drauf ist. War es aus Holz? Nee, Metall. Ja. Abgeprallt. Richtig. Das ist dann schon sehr sonderbar. Das gehört wohl alles ziemlich zusammen. Denn die sagten ja, die anderen Eltern wurden ja vom gleichen Fahrzeug Genau. verfolgt. Also Und das ist ist es, Berliners Kennzeichen. also ist das Fahrzeug ja schließlich nicht zufälligerweise dort gewesen, denn es sind ja auch Eltern, denen wohl die Kinder weggenommen worden sind. Ja. Das heißt, Eltern, denen die Kinder weggenommen worden sind, die sich darum bemühen, sie wiederzukriegen, die könnten eventuell erschossen werden. Oder angeschossen werden. Das sind mafiöse Ob Techniken. man mich wirklich erschießen oder anschießen wollte, das weiß ich nicht, aber ich denke, das ist alles, also ich persönlich denke, das ist eine Einschüchterungsmethode. Ja, das kommt aufs Gleiche heraus. Was passiert, wenn sie weitergemacht hätten? Da geblieben wären. Ja. Es hat auch schon Todesfälle gegeben, auch wenn sie selten sind. Ja, ich weiß. Auch Kinder, die zu auffällig werden, werden in Psychiatrien abgewiesen, vom Heim in Psychiatrie. Meine Tochter, die ist ja in Obhutnahme mit 10 Jahren sexuell missbraucht worden. Den Täter hat man verurteilt. Der hat strafrechtlich 3 Jahre, 8 Monate bekommen. Aber das Jugendamt, ich habe eine Aufsichtsbeschwerde, ich habe also dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben für Unterlassung der Aufsichtspflicht, weil die hatten die Verantwortung für das Kind. Und dürfte ich mein Telefon behalten? So. Und also die Jugendamt, ist es nicht so, dass die da eine Verletzung der Aufsichtspflicht haben, oder? Diese Anzeige stand ich da im Leeren. Der Täter, den hat man sehr wohl verurteilt, der sitzt auch im Gefängnis. Aber also das Jugendamt, Amtsvormund, die haben dann alle keine Schuld. Und da das aber 2 Tage vor dem Oberlandesgericht war, bin ich mir fast sicher, dass das ein Auftrag war, um das Kind zu verwöhnen. Weil das Kind ist danach sofort in die KJP gekommen, dann durfte es nicht mehr mit mir sprechen. Ich habe seitdem mein Kind nicht mehr gesehen. Es ist danach in eine andere Einrichtung gekommen für behinderte Kinder, obwohl das Kind eigentlich kerngesund ist. Ja. Und ich habe keinen Kontakt. Ich darf mein Kind noch nicht mal meinen Brief schreiben. Ist denn diese andere Einrichtung teurer? Ist diese andere Einrichtung... Moment mal, ich spreche hier. Es geht nicht. Das kann ich nicht. Das stört voll. So, bitte? Ist diese andere Einrichtung teurer? Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Pullmann. Ich weiß ja, ich hab herausgefunden durch private Sachen, wo diese Einrichtung ist. Und habe das ja auch dann, habe die dann auch angeschrieben und habe um Besuchskontakt gebeten. Und auf dieses Anschreiben hin, obwohl ich da noch nie war, ja, auf dieses Anschreiben hin habe ich ein schriftliches Hausverbot bekommen von der Einrichtung. Was hatten Sie denn geschrieben? Die haben mir einfach nur ein schriftliches Hausverbot gegeben, ohne Begründung, ohne alles. Ja, nach welcher Handlung? Nachdem ich einen Antrag geschrieben habe auf Besuch meiner Tochter. Mehr nicht? Nein. Hatten Sie da irgendwas reingeschrieben, was Sie verärgert haben könnte? Nein, ich habe nur geschrieben, hiermit bitte ich um einen Besuchstermin für meine Tochter. Da ich jetzt im Krankenhaus über ein anderes Kind rausbekommen habe, dass meine Tochter sich bei Ihnen aufhält. Darauf gab es sofort Hausverbot. Ja. Und das per Einschreiben. Also 2 Tage später nach meinem Brief habe ich das Einschreiben gehabt. Ohne Gründe. Ohne Gründe. Und ich weiß also von anderen Kindern, dass meine Tochter da sehr viele Probleme mit hat, dass sie ihre Mama nicht mehr sehen und nicht mehr hören darf. Und ganz oft nach der Mama fragt und ja. Ich schreibe trotzdem jede Woche einen Brief an das Kind oder eine Karte, aber ich weiß genau, sie kriegt sie nicht. Das weiß ich von anderen Kindern. Hat man denn heute noch irgendwelche Gründe dafür? Nein. Warum man ihnen die Kinder nicht wiedergibt? Nein, hat man nicht. Das hat alles angefangen mit 2 Glas Bier oder Cola? Ja. 2 Cola-Gläser. 2 Cola-Bier. Macht man ihnen noch irgendwelche Vorwürfe, was sie mal damals getan haben würden? Nein, das hat man mir auch nie. Ich habe ja mehrfach nach dem Grund der Inobhutnahme gefragt. Und? Man hat mir noch nie Vorwürfe gemacht. Und nie eine Rechtfertigung? Nein. Und bis heute gibt es keinen richterlichen Beschluss? Doch, doch, es gibt schon einen richterlichen Beschluss. Nachträglich? Ja, ja, nachträglich. Darin steht dann, dass ich einfach zu dumm wäre, um Kinder zu erziehen und die Kinder einfach meine Dummheit im Prinzip übernehmen würden. Aha, die Schule ist also nicht gut genug. Genau. Das ist eine sonderbare Aussage. Und da muss ich jetzt mal dazu sagen, eine Tochter von mir, die ist wirklich lernschwach und die geht auf eine Sonderschule. Alle anderen Kinder gehen auf eine normale Grundschule und Nico war sogar auf einer Realschule, ja. So bei mir zu Hause. Und daraufhin habe ich gesagt, also Moment mal, nur weil von 5 Kindern ein Kind auf eine Sonderschule geht, ja, weil sie eine Lernschwäche hat, kann man nicht sagen, die Eltern sind zu dumm, um Kinder zu erziehen. Dann müsste man ja jedem Sonderschüler... Da müsste man ja jeden Sonderschüler Elternentzug machen. Wer hat denn ursprünglich behauptet, sie wären zu dumm? Die Gutachterin. Die Gutachterin? Ja. Die aus der ehemaligen DDR ist? Nee, die ist aus Königstein. Ach so. Aber die ist auch mit der Richterin befreundet. Haben Sie mal nachgeforscht, ob die auch aus diesem Bereich ist? Ja, aber das muss Ihnen mein Mann dann mal erklären. Ich warte auf den, dass der noch heimkommt, weil der soll Sie auch noch mal anrufen. Der soll Ihnen das auch noch mal... Vielleicht ist das ja auch eine Person aus dem gleichen Bereich, ehemalige DDR. Ja. Haben Sie das kontrolliert? Mein Mann hat es kontrolliert. Ob dieses genau ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie mit der Richterin befreundet ist. Wie befreundet? Das weiß ich eben nicht. Lassen Sie sich das von meinem Mann erklären, weil der hat es mehr durchsucht. Mhm. Die Gutachterin sagte, sie wären zu dumm. Ja. Hat sie es irgendwie begründet? Nö. Man muss doch irgendwelche Beispiele benennen. Ich bin nicht kommunikationsfähig. Und wäre auf jeden Fall unterhalb des IQ-Tests. Also. Hat man mit Ihnen einen IQ-Test gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Aha. Ich versuche den jetzt hier auf Malta zu kriegen, ist aber sehr schwierig, weil man hier auf Malta eben sehr wenig Gutachter hat, die auch noch der deutschen Sprache mächtig sind. Aber diesen ganzen Test, den möchte ich jetzt gerne hier mal auf Malta machen, damit ich mal einen Vergleich habe, weil ich bin der Meinung, der stimmt so nicht. Mhm. Auch mein Mann, sagt man, steht ja im Gutachten drin, dass er unterhalb der Intelligenz, der gesunden Intelligenz wäre. Und jetzt mal Entschuldigung, mein Mann hat Realschulabschluss, der hat eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Also das macht man ja nicht, wenn man einfach zu dumm für alles ist. Mhm. Ja, noch dazu war er Ausbilder bei der Bundeswehr. Mhm. Wo ich mich wirklich frage, andere Kinder, wenn sie 18 sind, darf er erziehen und darf sie für den Staat als Soldaten heranziehen, ja, und ausbilden, und für seine eigenen Kinder wäre dann erziehungsunfähig? Das sind Geschäftspraktiken, die dahinter stecken. Ja. Also das muss man sich echt mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Haben Sie dieses Gutachten im Computer? Von der Gutachterin? Nee, das sind 74 Seiten. Wo ist das denn? Bei meinem Anwalt. Ich möchte mir das einmal durchlesen. Ja. Ich sammle Gutachten. Ich habe ja hier eine ganze Menge Gutachten und alle Leute beschweren sich, dass das der größte Quatsch, was da drin steht. Ja, das ist auch so. Das lässt sich auch nachvollziehen. Ja. Und vor allem bei mir gab es ja 4 Gutachten. Es ist 4-mal begutachtet worden. 3 davon sind positiv. Die habe ich nicht mal ausgehändigt bekommen. Die habe ich gar nicht in der Hand. Und das 4., was so negativ war, das hat man mir dann ausgehändigt. Haben Sie eine Abschrift davon? Wie bitte? Eine Abschrift davon. Von welchem? Von dem letzten Gutachten. Ja. Können Sie das digitalisieren? Ja, könnte ich. Einscannen? Ja, ja. Könnte ich machen. Ja, schicken Sie mir doch einfach die, das als PDF oder sonst wie. Ja. PDF kann man mit OpenOffice erzeugen. Ich weiß. Könnte man machen. Mhm. Was hat die denn für einen Beruf, diese Gutachterin für Kinder? Die staatlich geprüfte Gutachterin. Für was? Weiß ich nicht. Hat sie mir noch nicht mal gesagt. Aha. In welchem Ort hat sie das alles zugetragen? In Alsfeld. Die Obhutname war in Alsfeld. Wir haben in Alsfeld gelebt. In Alsfeld, wo kürzlich das Treffen gewesen war? Welches Treffen? Das Treffen der verschiedenen Gruppierungen, so wie Neues Freies Deutschland oder Fizek oder wie sie alle heißen. Germanitum. Weiß ich nicht. Also Alsfeld im Vogelsbergkreis. Hessen. Mhm. Ich lebe da ja auch nicht mehr, darum weiß ich da also nichts mehr, was da läuft. Und Sie würden lieber in Malta bleiben, wenn Sie die Kinder wieder kriegen? Ja, also ich gehe nicht mehr zurück. Und wenn die Kinder mal groß sind, auch nicht? Laufe ich nicht mehr. Und wenn die Kinder einmal groß sind? Dann ist es den Kindern ihre Entscheidung, wo sie leben möchten. Aber auch die Kinder sagen ganz klar am Telefon, sie möchten lieber in Malta leben. Sie möchten nicht mehr in Deutschland leben. Und sie kennen Malta noch nicht mehr. Also die Kinder wollen da nur weg. Die wollen einfach nur weg. Haben Sie zu allen Kindern noch telefonischen Kontakt? Bis auf zu dem vergewaltigten Mädchen. Da verweigert man mal jeden Tag Kontakt. Aber man könnte ihn ja das auch unterbinden. Mmh, sagen wir mal so, man kann mir das eigentlich auch nicht, weil auch bei den vergewaltigten Mädchen kann man es mir nicht unterbinden, weil kein Gericht der Welt hat den Umgang geregelt. Es hat mir kein Gericht der Welt einen Umgangsentzug gemacht. Es gibt nur ein Aufenthaltsbestimmungs... Aufenthalt und Sorge ist weg. Aber ich habe ja noch Umgangsrecht. Und man kann in Deutschland einer Mutter juristisch gar nicht das Umgangsrecht komplett untersagen. Das geht gar nicht. Es geht zwar bei wirklich schwierigen Fällen, wenn die Eltern drogenabhängig oder sonst irgendwas wären, dann kann man Umgangsrecht mit Aufsichtsperson haben, also begleiteten Umgang, aber das hatte ich ja nie. Ja, aber richtig entziehen kann man das nicht, das geht in Deutschland nicht. Was ist jetzt Ihr neuestes Angebot, was Sie da auf einer neuen Webseite haben? Genau, können Sie gerade mal am PC gehen? Nein, ich bin jetzt nicht am Computer. So, dann schreiben Sie sich mal bitte auf www.kreidekreis-mt.de. Ja. Wir machen einen Losverkauf für den Hauskauf hier in Malta. Wir haben also hier einen großen Sponsor gefunden und mit dem Losverkauf, was wir an Losen einnehmen, werden wir dieses Haus kaufen, damit wir 75 betroffene Eltern oder Kinder Gesundheit aufnehmen können. Wie viele Personen gesamt? Insgesamt können wir bis 75 Personen immer aufnehmen. Immer für 8 Wochen, bis die Eltern eben dann Arbeit gefunden haben und eine eigene Wohnung gefunden haben. Also Übergangswohnheim. Ja. Sie meinten mit 75 Eltern, Elternteile? Elternteile, Eltern, also es ist ja unterschiedlich. Man nimmt ja, also vor ein paar Jahren hat das Jugendamt ja nur Alleinerziehenden die Eltern weggenommen. Die Kinder weggenommen. Mittlerweile gehen sie an Pärchen und sie gehen ja mittlerweile auch schon an Rechtsanwaltskinder. Also sie werden ja immer dreister. Wo ist das der Fall? In Deutschland. Bei welchem Rechtsanwalt? Ich weiß aus August, vom August her hatte ich 2 Anrufe von 2 verschiedenen Rechtsanwälten, ein Mann und auch eine Frau, die im Sozialrecht tätig sind, die also Fachanwalt für Sozialrecht sind. Und den hat man auch, also ich glaube, dem einen hat man gedroht, dem anderen hat man sogar die Kinder weggenommen. Und jetzt kenne ich eine angehende Juristin, die ist quasi kurz nur vom Examen und die kämpft auch wie wahnsinnig, damit sie ihr Kind behalten darf. Die überlegt auch, ob sie nach Malta auszieht und ihr Examen abbricht. Was hat man denn da für Gründe bei den Rechtsanwälten? Das weiß ich gar nicht genau, also ich kann Ihnen gerne mal von der einen Juristin, kann ich Ihnen mal die Telefonnummer geben, die können Sie gerne mal anrufen und einfach selber nachfragen. Mhm. Das ist die Barbara, nee, das ist Mutter hier, Moment. Hier, 07251 39 18 144. Haben Sie auch zu den anderen noch Kontakt? Nee. Die hatten nur mal angerufen bei Ihnen? Die hatten nur mal kurz angerufen, wollten wissen, was da los ist. Die haben auch keine Namen genannt. Also ich habe sehr oft Betroffene, die ihren Namen nicht sagen wollen oder ja einfach Angst haben. Mhm. Die ihre Webseite gefunden haben? Genau. Aber ein Problem gäbe es, wenn die Eltern die Kinder nicht mehr haben, dann würde dieses Übergangswohnheim nicht die beste Lösung sein? Doch auch, weil man von Malta aus viel besser um ihre Kinder kämpfen kann. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir ja hier einen deutsch sprechenden Anwalt haben, der auch in jedem Gericht in Deutschland zulässig ist, aber der ist nicht mehr erpressbar. Das heißt, man hat erstmal wieder einen normalen Anwalt. Weil die Anwälte sind ja auch auf die Aufträge vom Gericht auch angewiesen in Deutschland. Und wenn die jetzt nicht genau das machen, was das Gericht von denen erwartet, dann bekommen die einfach keine Aufträge mehr. Aber gegebenenfalls müsste der Anwalt nach Deutschland einreisen. Ja, das tut er ja auch. Also der führt hier ganz viele Gerichtsverhandlungen in Deutschland. Ja, dann müsste er auch in Deutschland wieder übernachten. Ja. Das ist dann nicht mehr ganz so günstig. Kostet auch ein bisschen, ne? Ja, natürlich, aber. Und man hat halt einen ganz anderen Stellenwert bei den europäischen Gerichten, wenn man dann da weit oben ist. Liegt am Grundgesetzparagraf 6, ne? Familienrecht. Haben Sie selbst auch eine neue Telefonnummer? Ja. Und die auf der Webseite ist nicht mehr aktuell, die auf der alten doch, Webseite? Doch, die auf der neuen Webseite ist aktuell. Ja, und auf der alten Webseite, war das eine andere Nummer? Das war eine andere Nummer, ja. Ja, die hatte ich mal weitergesendet. Also müsste man jetzt die neue Webseite benutzen. Genau. Wird die alte Webseite denn gelöscht? Nee, die ist noch nicht gelöscht worden. Aber sie müsste wohl... Ich muss das noch umschreiben, aber ich glaube, ich habe auch schon mal teilweise umgeschrieben. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Ich mache da mal ein Rundschreiben fertig. Das ist ganz lieb, Dankeschön, Herr Buhlmann. Aber man muss halt hier auch mal gucken. Ich weiß, mein Mann wird sich auch noch mal bei Ihnen melden, dass man ein Interview macht oder so. Sind die Frau Schneider jetzt da? Nee, die hat schon wieder eine eigene Wohnung. Auf Malta? Ja. Guck an. Habe aber trotzdem schon wieder neue Betroffene aufgenommen. Also mehr und zu viel Platz habe ich in Malta nicht. Ja, das wird das Haus noch benötigen, um noch mehr Platz zu haben. Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Ja, natürlich habe ich sie doch gefunden. Ja, da gibt es auch einen neuen Eintrag über einen Jugendamtsskandal. Haben Sie den gesehen oder gehört? Der allerletzte Eintrag. Mit dem Schwarzen, mit dem Kind auf dem Arm? Nein. Da drunter. Interview. Okay. Jugendamt fördert Kindesmissbrauch, habe ich da geschrieben. Ja, das tun die auch. Sie mischen sich ja auch ins Erbgut der Kinder ein, indem sie, wenn sie mal auf meine Facebook-Seite gucken, und da habe ich aus dem Ärzteblatt einen Bericht rausgetan, dass eben, wenn Kinder psychisch misshandelt werden, was Kindesentzug ist und Elternentzug, sich das Erbgut verändert von den Kindern. Und das tun sie jedes Mal. Ja, der Fall war so, dass eine Frau aus Mexiko mit einem deutschen Mann zusammen war, der ungefähr 5 Jahre das Kind hässlich im Haus einer Oma missbraucht hatte, und das Kind hätte das auch ausgesagt, und dann war die Mutter nach Mexiko zurückgeflohen, weil es dort sicherer ist und dort man wohl diesen Fall aufklären wollte, und er hat sich tatsächlich darum bemüht, das Kind über das Jugendamt wieder zurückzukriegen. Und es gibt wohl sogar einen Beschluss. In Deutschland kriegen immer die Kindesmissbraucher kriegen ihre Kinder immer wieder. Auch wenn sich zwei Eltern trennen. Ich habe schon so viele Mütter, wo im Prinzip der Vater das Kind geschlagen hat oder nicht gut zu dem Kind, weil die Kinder gar nicht mehr zum Vater wollen oder zum anderen Elternteil, ja. Und diese kriegen dann das Sorgerecht zugesprochen und die lieben, wo die Kinder sich wohlfühlen, die nicht. Der Junge hat am Telefon darüber gesprochen. Selten. Das müsste wohl der neueste Fall sein, vielleicht Nummer 84 oder sowas. Ich gucke mir den an. Ich höre mir den an. Ja. Aber das ist durchaus normal in Deutschland, dass die Missbraucher die Kinder kriegen und nicht die normalen. Ich weiß nicht, ob Sie den Stern gelesen haben, die Zeitschrift der Stern. Da war ja jetzt im August oder September war ein Bericht drin wegen dieser Sophie, weil das Jugendamt sucht ja dringend Pflegeeltern. Ja. Und da nehmen sie jetzt im Moment Drogenabhängige und die Sophie ist eben bei einer methadonkranken Mutter, Pflegemutter, hingekommen und ist im Alter von 10 Jahren an einer Methadonüberdosis gestorben. Wer ist gestorben? Das Kind? Bei den Pflegeeltern. Weil das Jugendamt einfach gesagt hat, wir haben mit da drin, kranke Menschen dürfen natürlich auch Pflegeeltern werden. Aber wie konnte das Kind daran sterben? Das weiß ich nicht, aber das Kind ist daran gestorben. Steht im Stern, also die Zeitschrift der Stern. War das Kind denn auch drogenabhängig? Ich denke nicht, aber also wenn man mal der drogenabhängig ist, will man natürlich dann, dass das Kind auch ruhig ist, ne? Und so wird es wohl verabreicht. So. War das online? Nee, im Stern, in der Zeitschrift sogar. Aber es ist natürlich auch, wenn Sie der Fall Sophie, der Fall Kevin oder so eingehen, es ist natürlich ganz viele Fälle, die auch online sind, natürlich. Ja, am besten bin ich immer abends erreichbar. Telefonisch immer abends. Dann soll mein Mann Sie nochmal anrufen. Ja. Machen wir so, Herr Simon. Es geht dann darum, was die Gutachterin dafür eine Stellung hat. Genau. Also drei Personen, sagten Sie, stammen aus derselben Schule. Ja. Wohl auch aus demselben Ort. Die sind auch miteinander aufgewachsen. Die sind auch ungefähr ein Alter. Und beinahe Geschwister. Das weiß ich nicht, aber die Frau Wagner heißt immer noch Frau Wagner und der Amtsvormund heißt Frau Papst, aber geborene Wagner. Ja, das ist es ja. Vielleicht eine Familienbande. Irgendwas wird sein. Ja. Dann soll er mal abends anrufen. Ja, mach. Dankeschön, Herr Pohlmann. Ja, wieder. Tschüss.